Gandhi. Ich möchte Sie bitten, sich bei Gelegenheit den Film Gandhi anzuschauen. Sie werden eine Person mit Schwächen und mit Stolz sehen, die andererseits ihre Geburtsgeschenke benutzte, um Bescheidenheit, Mut, Integrität, Disziplin und eine Vision zu entwickeln. Einen Menschen, der alle seine Intelligenzen seinem Gewissen, seiner spirituellen Intelligenz unterordnete. Einen Mann, der einen Erfolg in der Beziehung zu seiner Frau erringen musste, bevor er die Freiheit, die Kraft und die moralische Autorität entfalten konnte, eine große Ansammlung wütender Inder zu einer dritten Alternative zu erheben, sodass sie bereit waren, für die Sache, der sie sich gemeinsam verschrieben hatten, sogar ihr Leben zu geben. Einen Menschen, dessen Leben beispielhaft für die Reihenfolge in der alten griechischen Weisheit »Erkenne dich selbst, beherrsche dich selbst, gib dich selbst« ist. Auch wenn er nicht vollkommen war, ist Gandhi ein wundervolles Beispiel für einen Menschen, der durch eine Vision, durch Disziplin und vom Gewissen geleitete Leidenschaft eine enorme moralische Autorität entwickelte. Die Welt ist anders, weil es ihn gab. Dass Indien mit über 1 Milliarde Menschen das zweitgrößte Land der Welt eine unabhängige Demokratie ist, verdankt es ihm. Ist es nicht wirklich erstaunlich, dass er niemals gewählt wurde und keine formale Autorität hatte? Er sagte selbst, jeder ganz normale Mensch, der seine Kräfte benutze, könne das auch machen.